Telefonat 4. Frau Dr. Tahiri, Sie haben mir doch heute die Spritzen wegen der Blutverdünnung mitgegeben. Stimmt, Frau Langer, wegen der Venenentzündung. Und wie kann ich Ihnen helfen? Mein Mann hat die gerade ausgepackt. Und er meint, dass die Kanüle viel zu kurz wäre. Wir haben uns schon gestritten, weil Sie mir doch gezeigt haben, wie ich es machen soll. Aber er sagt, dass es bis in den Muskel hinein müsste. Frau Langer, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich anrufen. Bitte machen Sie es genau so, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Die Kanüle ist extra so kurz, um eine falsche Handhabung zu vermeiden. Mein Mann hat mich ganz durcheinander gebracht, wissen Sie?